herzlich willkommen zum Uncast Episode 191. Das ist ein Palindrom, ja? Vorwärts wie rückwärts. Und Google holt die Peitsche raus. Ja? Ist kein Palindrom, aber dafür sehr, sehr interessant kann das werden noch. Google zieht die Zügel bei Android an, das ist das Thema heute. Und natürlich wieder jede Menge News, wobei, naja, jede Menge ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Schließlich, ja, der World Mobile, das wisst ihr schon, ne? Das Ding in Barcelona, Mobile World Congress, ich wollte es nie lernen. Der ist vorbei, und ich hatte ja schon etliches darüber gesagt, deswegen, ja, die Cebit ist noch nicht ganz so im vollen Schwung, aber ich kann euch sagen, das wird die Langeweile pur. Ich habe schon mal heute auch in der Riesmonsicht angesprochen. Cebit ist so gut wie tot. Aber dennoch hat sich was zusammengetragen hier. Community sind aber auch und natürlich die App der Woche, diesmal ganz kurzfristig gemacht, festgelegt. Ja. Nun gut, dann fangen wir mal an. Und zwar mit dem Thema Google zieht die Zügel bei Android an. Ist das gut oder schlecht? Ihr wisst, ich habe schon mal das angesprochen, weil es ja da viele Berichte gab über dieses sogenannte Lizenzierungsverfahren von Google im Hinblick auf Android, dass man eben nicht einfach nur so den Google Play Store beispielsweise bekommt und damit natürlich auch die anderen Google-Apps, wenn man nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das war eigentlich schon immer so, schon von Anfang an so. Deswegen gab es auch gerade am Anfang viele Sachen, die eben viele Geräte, die keinen offiziellen Play Store hatten oder eben Gmail-App oder Google Maps und so weiter. Weil da gab es immer schon Voraussetzungen, ja. Beispielsweise muss ein GPS-Empfänger drin eingebaut sein, damit es diese Lizenzierung gibt. Ja, nur als eine Sache. Die Regeln wurde dann in der letzten Zeit natürlich hin und wieder mal ein bisschen geändert, doch jetzt möchte offenbar Google hier etwas, die Fesseln etwas enger anlegen, und zwar soll es keine Lizenz mehr für den Play Store geben, wenn die Oberfläche von Android zu stark verändert wurde. Ja, das war abzusehen, weil das ist meiner Meinung nach immer noch die größte Gefahr für Android, dass die Leute nicht mehr erkennen können, dass es Android ist. Beziehungsweise, dass die Firmen eben etwas anderes daraus machen, möglicherweise gut, dann wäre es ja positiv für Android, möglicherweise aber auch schlecht. Ja, nehmen wir mal an, in einer Firma, und das ist nicht nur einmal passiert, sogar bei größeren Firmen ist das passiert, dass sie zum Beispiel hingehen, kurzfristig eine neue Oberfläche machen, die Leute kaufen sich das, lesen, das ist das Android, ja, cool, nehmen dann das Teil und stellen fest, dass die Oberfläche der absolute Rotz ist. Ja, weil die designmäßig einfach total daneben liegt. Dann heißt es nicht, das Telefon XYZ mit dem Betriebssystem, Abwandlung, bla bla bla, das auf Android basiert, ist Kacke. Ja, sondern die Leute sagen, Android ist Kacke. Ja, so sieht das aus. Und deswegen ist das eine riesige Gefahr. Und jetzt scheint Google hier auch was in diese Richtung zu tun, indem sie eben die Lizenzen verweigern, wenn die Änderungen an dem Gerät zu groß sind. Das ist natürlich eine schwierige Sache, denn dass jetzt HTC oder Samsung hier die Lizenzen verweigert bekommen, weil die eben ihr TouchWiz oder Sense haben, ja, das ist natürlich vollkommen utopisch. Ja. Und so sieht es dann auch aus. Offenbar gibt es auch große Ausnahmen, wie eben dann eben HTC und TouchWiz, ja, beziehungsweise Samsung, die das dann eben weiterhin dürfen. Das ist natürlich ein bisschen ungerecht. Auf der anderen Seite, ich habe auch da schon in etlichen Uncasts schon berichtet in den letzten Monaten, dass die UIs sich langsam anpassen an die aktuelle Android UI. Das heißt, auch das TouchWiz, ja, geht zum Beispiel ganz klar in Richtung KitKat-Oberfläche. Ja. Da sind zwar viele Erweiterungen, viele Verbesserungen, aber wenn man sich da dann verschiedene Sachen anguckt, ja, Design-Icon, die Zeile oben, die Notification-Zeile, ja, die Aufmachung von den Menüs, dann sieht man schon wieder, dass es hier eine ganz klare Annäherung gibt. Ja. Bei HTC, bei HTC kann ich das noch nicht genau bestätigen. Ich habe keinen Einblick in die letzten Sense-Änderungen. Ja, ich habe die auch noch nicht gesehen. Eigentlich schade. Das sieht man aber mal, wo natürlich der Berichtschwerpunkt bei den ganzen News-Seiten ist. Aber auf jeden Fall hat hier Samsung und auch LG beispielsweise alle ihre Oberflächen sehr, sehr stark angepasst. In dem Zusammenhang habe ich später auch noch eine schöne Nachricht von Arcos, ja, die mir sehr gut gefallen hat natürlich. Es gibt natürlich zwei Lager. Ja, die einen sagen, ja, für so ein offenes System, da muss man doch den Leuten den Freiraum lassen, ja, um das so aussehen zu lassen, wie man will. Das ist natürlich richtig. Aber es ist nicht mehr richtig, wenn es dadurch einem Produkt oder einer Marke Schaden zufügt. Ja. Und genau das ist schon öfters passiert. Das schlechte Image kommt daher, weil wenn man sich so ein Teil kauft, ja, das ist zwar wieder eine Hardware-Geschichte für was weiß ich, für ein Apple und Ei auf dem Krabbeltisch von No-Name-Firma irgendwoher, und schaltet es dann an, das Display ist gruselig schlecht, ja, die Software stürzt permanent ab, ja, wenn dann auch noch ein Design-Fauxpas drin ist, das ist alles ganz, ganz schlimm und das schadet eben dem Android-Universe doch ziemlich heftig, ja. Nun ist es natürlich auch so, dass diese Lizenz ja nicht bedeutet, dass die Firmen das Android nicht weiter nutzen dürfen. Es bedeutet nur, dass sie keine Lizenz bekommen, den Play Store zu nutzen, Gmail beispielsweise, Google Maps, ja, die ganzen Google-Applikationen, die dürfen dann eben nicht benutzt werden, weil das keine Open-Source-Programme sind, das ist keine Open-Source-Software, sondern das ist proprietäres Eigentum von Google und damit können die natürlich bestimmen, auf welchem Gerät dieses läuft und wo nicht. Was den Firmen da bleibt, ist es eben, auch das habe ich schon mehrmals gesagt, den Weg zu gehen, dass zum Beispiel Xiaomi geht oder auch hier bei uns bekanntes Beispiel der Kindle von Amazon. Ja, auch die sind dann zum Beispiel, also komplett haben die Oberfläche verändert. Und verzichten aber auch auf den Play Store, wobei das von dem Xiaomi natürlich, da ist der Play Store jetzt wieder drin und hat sich auch wieder angeglichen, ja. Also da gibt's keine Probleme. Aber diese Total Conversions, ja, diese gibt's, diese Forks, und da muss natürlich dann halt der Anbieter auch, die Firma dann auch eigene Stores oder eigene Lösungen anbieten, ein eigenes E-Mail-Programm. Das ist nicht besonders, es ist kein Hexenwerk, zumal es auch ja offene Software gibt, die dann auch von den Firmen eingebaut werden können oder standardmäßig ausgeliefert werden können, beispielsweise für Mails, K9-Mail. Das ist ja nicht nur für andere Maildienste, sondern damit kann man auch wunderbar Gmail benutzen. Ja, übrigens, das Aussehen von den Nachrichten hat sich auch so an Gmail gut angepasst. Also es gibt für fast alles eine Alternative. Bei den Maps, da wird schwierig, ja, da gibt's noch keine vernünftige Alternative meiner Meinung nach zu den Google Maps, zum Play Store. Klar, das ist natürlich eine Sache. Die Mehrheit der Software ist im Play Store. Ja. Was man aber installieren kann als Firma beispielsweise den Amazon App Store, ja, dann kann man ja als Anwendung downloaden. Man kann aber auch F-Droid installieren und dann eben andere Stores herunterladen. Es gibt da Dutzende von Anbietern. die auch teilweise sehr, sehr viel Software in ihren Reihen haben. Es ist natürlich ärgerlich, dass der Original Play Store nicht drin ist. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ja. Deswegen ist das ja aber auch ein Anreiz für die Firmen, dann dafür zu sorgen, dass sie diese Lizenz bekommen. Und das ist das einzige Druckmittel, das Google ja überhaupt hat, weil ja eben das System offen ist, können die Firmen ja tatsächlich alles damit machen, was man will. Und das einzige Druckmittel, was Google hat, ist die Lizenz für den Play Store und für die Google Apps, die da drauf sind. Ja. Ansonsten hat Google nichts mehr in der Hand. Ja. Und das muss man auch mal von dieser Seite aus sehen, dass da die Kontrolle, die ja Google unbestreitbar haben sollte bei dem System, das sie anbieten, ja, die passiert eigentlich alleine nur auf diesen schwachen Faktoren. Ja. Schwach deswegen, weil eben so große Firmen wie Samsung oder HTC durchaus ihren eigenen Stores ja ins Rampenlicht rücken können. Samsung hat es ja auch mal eine Zeit lang gemacht mit seinem Samsung App Store. Da gibt es jetzt natürlich offenbar wieder Gespräche, dass das eben nicht mehr so prominent gemacht wird. Stattdessen wird auf das Play Store zugegriffen von Google. Aber die Gefahr ist immer vorhanden. Ja. Und gerade zum Beispiel der Amazon App Store ist bei vielen auch beliebt und selbst bei den Geräten, wo der normale Play Store drauf ist, ist auch zusätzlich oft noch der Amazon App Store installiert, weil es da eben auch mal so Angebote gibt, ja. Ja, kostenlos regiert die Welt. Aber es gibt da schon Möglichkeiten, ja. Wie gesagt, Google Maps eigentlich das, was am meisten zieht, meiner Meinung nach, als Druckmittel, weil was diese ganzen OSM-Dienste, Maps, ich habe so viele probiert und bei allen versagt die Navigation kläglich. Ja, Anfragen an die entsprechenden Entwickler kommt am meisten raus, ja, das ist in dem Gebiet, in dem ich das benutzen will, gar nicht verfügbar ist. Dafür gibt es keine OSM-Karten mit Navigationsfunktion. Das ist natürlich falsch, das liegt an der Software. Mein GPS-Outdoor-Navi kann durchaus auch mit OSM-Karten navigieren. Ja. Aber auf jeden Fall eine richtige funktionierende Lösung, die kostenlos ist, wohlgemerkt, die gibt's nicht. Die kostenpflichtigen Lösungen, da sind die Tests alles andere als positiv. Das sollte man meinen, dass eine Applikation, die 50 Euro kostet, dass die besser ist als das kostenlosen Google Maps, das dabei ist, mitnichten. Ja, die Tests sind meistens katastrophal, fallen die aus für die Navigationsprogramme, die man kauft. Und das soll einem schon mal zu denken geben. Ja, also Google übt jetzt eben hier offenbar mehr Druck aus auf die Firmen, dass die Oberfläche von Android nicht so verwässert wird und wir schauen mal, vielleicht ist ja das auch Teil von dem Agreement, das Google ja mit Samsung scheinbar abgeschlossen hat, ja, dass hier sich auch wieder angenähert wird. Und hier in dem Artikel ist zwar jetzt ein Foto drin, um die drei Oberflächen zu vergleichen, aber mittlerweile hat sowohl die HTC Sense, das weiß ich noch, ja, Oberfläche hier jetzt eine Designänderung erfahren, als auch das TouchWiz, das man hier sieht, das ist schon total veraltet. Das neue TouchWiz sieht eigentlich schon aus wie KitKat. Ja. Also da ist noch einiges zu erwarten und ich erwarte, dass es da auch Proteste gibt. Ja, ich persönlich finde den Schritt gut. Ich kann ihn nur begrüßen, um eben die eben genannten Probleme da zu lösen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass sich nicht jeder das vorschreiben lassen will. Aber das sind eben dann die Firmen auch gefragt, Ja, die können das machen, müssen aber dann eben auf die Google Apps verzichten. Und das gilt auch für die Anwender, wenn sie eben ein anderes System haben wollen, das optisch auch nichts mehr mit Android zu tun hat, dann muss man eben auch auf die entsprechenden Sachen unter Umständen verzichten, wenn der Anbieter das eben da keine Alternativen dafür gibt. Ja. Es gibt ja auch noch die Möglichkeiten, das wird auch immer gern vergessen, dass die Firmen endlich mal, ich habe das schon so oft gesagt, dass die Firmen endlich mal einen Launcher für ihren, Mist hätte ich fast gesagt, für ihr Design herausbringen. Dann ist jedes Problem gelöst. Ja, der Launcher kann ja auch standardmäßig installiert sein. Ja, nur, dann muss es hier einen Uninstall-Button geben und dann habe ich Stock-Android-Oberfläche und alles ist gut. Dann ist Google zufrieden, dann ist die Firma zufrieden, da haben wir den Google Play Store drin, alles wunderbar. Aber selbst wenn es die Firma nicht macht und Google jetzt vorschreibt, so muss das Android aussehen. Tja, das ist nur eine App entfernt. Thema, HoloLauncher, Go-Launcher oder 100 andere Launcher, die alle das Design massiv verändern, teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändern, gerade bei Sima. Ja, da kann man aus seinem Handybildschirm ein Stück Papier machen, optisch. Ja. Ja. Aber das ist einfach eine Sache da, das wird zu arg überbewertet, ja, die harschen Reaktionen über die dass eben Google das jetzt so machen sollte. Ich habe hier gleich schon beim Google Watch-Blog hier einen Kommentar gesehen. Einer findet's gut, einer findet's schlimm. Und dann werden hier Kraftausdrücke verwendet dafür, weil Google seine Oberfläche konsistent halten will. Das finde ich nicht ganz so korrekt. Wie gesagt, wer eine andere Oberfläche will, kann das tun. Kein Problem. Eine App entfernt und schon kann man sein Handy aussehen lassen wie Rotz. Ja? Sorry. Ja, das ist meine Meinung. Gut. Soviel zum Thema. Und jetzt gehe ich mal weiter zu den News. Ouya bringt die Softwareplattform auf andere Geräte heraus. In der Tat. Jetzt sagt ihr, Moment langsam, wieso Ouya auf andere Geräte? Das ist doch eine Konsole. Ja, genau. Aber die Software, die auf der Konsole läuft, ja, das ist eine separate Softwareplattform eben. Und die soll jetzt portiert werden, beziehungsweise freigegeben werden, damit eben das auch auf anderen Systemen läuft. Vielleicht können wir also dann erwarten, dass es eine, zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, auf einer kleinen, billigen TV-Android-Box, ja, dass wir der dann die Ouya-Software installieren und dann können wir auf den Ouya zugreifen, können dasselbe machen, was es eben mit der Ouya gibt, sofern man natürlich die Peripherie dazu hat. Also möglich ist es, oder auch eben für andere Hersteller, dass die sagen können, okay, wir wollen damit aufspringen auf diesen Konsolenzug, wir bringen unsere eigene Konsole raus mit Ouya-Plattform, da haben wir gleich schon die ganzen Spiele, die es für die Ouya gibt, auch schon mit drauf. Somit wird die Plattform an sich größer und davon könnte natürlich auch Ouya profitieren, die Benutzer oder die Besitzer eines echten Ouyas, denn dann wird natürlich die Software auch auf ihrer Plattform dann laufen. Ja. Also durchaus positiv zu sehen. Das ist also sehr, sehr großzügig, was Ouya da macht, ja. Ja, großzügig. Ist ja auch eine Open-Source-Plattform. Von daher ist es schon okay und sicherlich dürfte das auch Freude bringen. Ja, Freude ist bestimmt auch garantiert bei dem neuen Humble Mobile Bundle 4. Erstmal ist das diesmal nicht wie sonst Multiplattform, sondern es ist exklusiv für Android. Also alle Spiele laufen nur auf Android-Geräten. Das ist ein Novum. Das gab es noch nie bei beim Humble Mobile Bundle. Und die Games sind auch sehr interessant. Also zunächst mal gibt es ein Brettspiel dazu da drin. Catan nennt sich das. Ja, wer jetzt Siedler von Catan im Kopf hat, der ist da genau richtig. Nur das ist eine Adaption des Brettspiels. Ja. Dann das Spiel Vector, ein Freerunner-Game. Und diesmal ist es wirklich Freerunner. Die Animationen sind wirklich phänomenal und man muss da wirklich über Häuserschluchten springen, ja, über verschiedene Hindernisse hinwegkommen, und das ist wirklich, die Animation, so simpel das klingt, ist wirklich phänomenal, fantastisch, ja, irre. Ich habe mir das Video angeguckt und war sofort begeistert, obwohl ich nicht glaube, dass für mich persönlich das Spiel, was ich mag diese diese Rennspiele nicht, wo man so vorgegeben muss und dann vorgegebenen Weg gehen muss und dann eben die Hindernissen automatisch überspringen, ohne dass man hier anhalten kann. Also so ein Plattform-Jump'n'Run ist das nicht. Ne? Dann nächstes Spiel, Riptide GP2. Ja, ihr habt richtig gehört. Riptide GP2 im Humble Bundle. Und ich darf nochmal darauf hinweisen, Humble Bundle könnt ihr so viel zahlen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr kriegt das Riptide GP2 unter Umständen recht günstig, ja. Und natürlich die anderen Games noch dazu. Da kann man eigentlich nur dabei gewinnen. Dann gibt's noch ein Spiel Zombie Gunship. Auch das ist eigentlich von der Grafik her für Mobile-Verhältnisse gar nicht übel. Ja, die Story ist grotesk. Ja, also man muss Zombies von einem Gunship ausschießen, ein A-130 Militär-Gunship. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass die nur deswegen Zombies genommen haben, weil es mit echten Menschen wäre das auf dem Index gelandet und da hätte es wahrscheinlich sogar in den USA der ein oder andere geschluckt, wenn er das gesehen hätte, ja. Weil die Bilder sehen nämlich frappierend ähnlich den geleakten Videos von den, von diesen Aufnahmen, wo Zivilisten erschossen werden von einem Apache-Helikopter, ja. Also, das ist schon ziemlich übel, was die Story anbetrifft. Aber gut, wenn man es dann eben mit den Zombies sich jetzt hier schön pixeln kann, bitte sehr. Badland ist auch mit drin, wenn ihr mehr als der Durchschnitt zahlt. Momentan liegt der Durchschnitt bei $3.69. Das heißt, wenn ihr mehr als $3.70 zahlt, ja, sag ich mal, dann könnt ihr Badland, die volle Premium-Version, mit dazu bekommen. Ja, Badland ist ja momentan bei vielen sehr, sehr beliebt und ich finde es absoluter Hammer. Breach and Clear ist dann so ein, wie soll ich das beschreiben, so ein Strategie-Shooter, ja, wo man eben in Häuser beispielsweise eindringen muss und dann sofort eben die Gegner dort ausschalten. Das bedeutet, man muss da eine Taktik vorher schon festlegen und dann eben das Ganze genau so ausführen wie geplant. Gut, also wie gesagt, es ist nicht jedes Spiel für jeden was, klar, logisch, aber allein schon das Riptide 2 und das Riptide GP2 und das Badlands und Vector, ja, die drei Games, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr toll und bestimmt wird dem einen oder anderen auch Catan in der Nase liegen, ja. Und wenn ich jetzt mal hier schaue im Play Store, Moment mal, dann ist allein schon das Riptide GP2 kostet schon 2,99 € und das, wie gesagt, wenn ihr also $3.69 zahlt, kriegt ihr die zwei Bonus-Games auch noch mit dazu. Und ich muss sagen, da, klar, ne? Da muss man einfach zuschlagen. Gut, wie immer, das Mobile Bundle, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich immer das Humble Bundle so promote, aber ich finde halt die Sache so toll, dass man eben da zahlen kann, was man will. Das ist sehr, sehr ungezwungen und viele Leute zahlen auch sehr viel dafür. Das kann ich durchaus verstehen, denn die Games sind oftmals sehr, sehr gut. Gut, Arcos 80 Helium 4G. Diese Seite ist nun offiziell online, ja. Kaufen kann man es noch nicht, man kann es noch nicht bestellen, aber die Seite dazu ist schon mal verfügbar und das Teil hat tatsächlich 4G LTE eingebaut, Quad-Core CPU, ein IPS-Panel mit 8 Zoll und GPS ist auch natürlich mit drin und bei Arcos auch offizielle Lizenz für die Play Store und die Google Apps hier, ganz klar. Die technischen Daten sind hier, ja, unklar. Ja, sie sind unklar. Jetzt wird ja spannend, was hat das zu bedeuten, wie die technischen Daten sind unklar. Ja, die stehen hier alles schön aufgelistet, aber es gibt hier ein Problem, wo gleich am Anfang hier zu sehen ist, der Speicher. Hier steht Flash Memory 4 GB interner Speicher. Das ist natürlich wenig. Da ist ein Sternchen drauf, aber zu dem Sternchen gibt's keine Erklärung. Bei der Pressemitteilung, die Arcos zu diesem Tablet herausgegeben hat, wurde dem Tablet 8 GB Speicher zugesagt. Und jetzt steht hier 4 GB mit Sternchen. Was bedeutet denn das? Soll das heißen 4 GB frei? Das wäre ja nicht schlecht. Ja? Aber wie dem auch sei, expandable, ja, ist das Teil, also erweiterbar mit MicroSD-Karte bis zu 64 GB. Ausliefert das Ganze mit Android 4.3 Jelly Bean. Naja, okay. Der Prozessor ist ein Qualcomm MSM8926 Quad Core mit 1,2 GHz getaktet, was recht gut ist für den Qualcomm. 1 GB Hauptspeicher. Das ist leider ein kleiner Nachteil. 8 Zoll Display mit 4:3 Bild-Ratio und IPS-Technology 1024x87 Bildpunkte Auflösung, durchaus ausreichend meiner Meinung nach, ich bin ja kein so Pixel-Fetischist. Dann eben Netzwerk LTE 800, 2100, 2600 MHz, 3G und 2G, natürlich alles vorhanden. Video Playback werden auch die gebräuchlichen Formate gespielt, Audio ebenfalls OGG auch aufgeführt, sehr schön, dass sie sich mal wieder trauen. Dann Micro-USB-Anschluss mit MTP-Protokoll. Die Linux-Kompatibilität wird auch erwähnt, sehr schön von Arcos. Dann natürlich auch ein Audioausgang, Micro-SD-Slot habe ich schon gesagt, SIM-Karten-Slot, genau, für das LTE natürlich. Stereo-Lautsprecher sind auf der Rückseite eingebaut, dann natürlich auch ein ganzer Haufe Sensoren. Die Kamera hat 5 Megapixel, gut für ein Tablet, lasse ich das nochmal so durchgehen. Ja, 3000 mAh Akku ist damit drin und das Ganze wiegt 430 Gramm. Und damit ist das Arcos 80 Helium 4G, würde ich sagen, ein Mid-Range-Tablet zu einem richtig genialen Preis. Ja. Wird vermutlich, ich glaube, der endgültige Preis steht noch nicht fest, 199 beziehungsweise 259, das wird man noch sehen. Ja. Und ich denke, dass das Teil hat in sich auch designmäßig, sieht das meiner Meinung nach sehr, sehr schön aus. Hat sich Arcos mal wieder übertroffen. Eine Besonderheit ist, das Teil hat, ist also echtes Tablet, aber es hat eine vollständige Telefonfunktion. Das bedeutet, dass man mit diesem Tablet auch von unterwegs Sprachanrufe machen kann, mit einem Headset, Bluetooth oder kabelgebundenes Headset, kein Problem. Ja. Finde ich der absolute Hammer und ich bin alleine deswegen, denke ich, dass es durchaus wert ist, sich das mal anzugucken. Denn diese Tablets gibt's nicht so häufig. Und für viele, die jetzt ein Tablet mit sich rumschleppen, ja, stellt sich oftmals die Frage, warum man noch zusätzlich ein Handy mitschleppen muss. Ja. Und das kann man hier umgehen. Wie gesagt, mit einem Bluetooth-Headset ist das ja kein Problem. Und damit ist eben nicht nur unterwegs Mails, Datenverkehr und so weiter gesichert, sondern eben auch Sprachtelefonie über das Tablet. Das könnte hier was für mich sein, ja, sag's ganz ehrlich. Ich wollte schon längere Zeit mein Handy mit einem Tablet ersetzen, weil ich das eben auch unsinnig finde und ja. Also ich muss schon sagen, das ist sehr, sehr verführerisch, ja. Das einzige Android 4.3 und der geringe Hauptspeicher ist natürlich ein Problem. das sage ich ja immer wieder, ich weiß auch nicht, warum die Firmen immer da sparen. Von der Dicke her ist es auch sehr schön, meiner Meinung nach, 9,2 mm dünn nur. Wie gesagt, 430 Gramm ist auch sehr wenig für ein Tablet. Die 8 Zoll Größe, da muss ich mir das mal anschauen, ja. Auf den Fotos sehen die Ränder etwas groß aus, ja. Da muss ich mir mal anschauen, wie man das dann wirklich in der Hand hält, dass es nicht unnötig groß ist, ja. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, faszinierendes Teil. Und man weiß ja auch, dass Arcos mit dieser Helium-Serie doch schon ein bisschen was an Qualität bietet. Und hat sich also durchaus von den normalen, üblichen Billigheimern schon deutlich abgesetzt. Also zum RAM, da halte ich euch noch auf dem Laufenden, ja, da muss ich selbst mal gucken. Aber wie gesagt, es ist noch nicht zu kaufen, aber immerhin kann man sich da mal informieren. Seite habe ich hier verlinkt. So, das HTC Februar-Ergebnis war katastrophal schlecht. Ja, und deswegen orakelt hier Android Central, nein, Talk Android, nichts Gutes dem der Firma voraus. Und 26% weniger als Februar letztes Jahr. Und das ist natürlich schon ein Hammer. Aber ist es wirklich jetzt schon Grund zur Panik machen? Gut, ich meine, HTC hat jetzt schon längere Zeit Probleme, da muss jetzt was passieren. Ich glaube auch, dass das All New HTC One oder das All New One, wie das heißt offiziell tatsächlich, hier sowas wie eine letzte Chance ist für HTC. Das kann man durchaus sagen. Was aber hier Talk Android schreibt, die schreiben, dass das All New One würde also jetzt den Unterschied ausmachen zwischen Bankrott oder einem Verkauf der Firma HTC an irgendjemand. Das ist eine bittere Prognose. Und ich weiß nicht genau, ob ich mich da anschließen soll. Also ich denke schon, wenn das All New One jetzt ein großer, aber machen wir uns nichts vor, es muss ein sehr großer Erfolg werden, ja, dass sie dann auch unabhängig bestehen bleiben können. Ja. Also, da müssen sie nicht gekauft werden. Talk Android sagt hier, entweder bankrott oder gekauft werden die. Gut. Also wenn das das All New One jetzt wirklich nicht deutlich größerer Erfolg ist als das HTC One, ja, was ja eigentlich schon ganz, ganz, ganz gut war, aber lange nicht genug, dann muss ich sagen, dann wird eine Übernahme allerdings extrem wahrscheinlich. Bankrott, das halte ich für unwahrscheinlich. Das findet sich immer ein Käufer, wenn die Firma am Boden ist. Ja, schon alleine wegen den Patenten oder wegen den, wie sagt man, wegen der Technik und vielleicht auch wegen den Leuten, die dort arbeiten. Also das wäre schon, das ist eigentlich nicht realistisch. Ja. Also keine Panik. Ich glaube nicht, dass HTC bankrott geht. Höchstens aufgekauft werden sie, wenn das HTC All New One floppen sollte. Ja. Oder nicht ein riesiger Erfolg wird, sondern so floppen ist was anderes. Tja, HTC hat es wirklich nicht leicht und der Chef von HTC, Peter Chou, hat es auch nicht einfach. Der wollte nämlich zum Mobile World Congress. Nur um festzustellen, dass hier der Stau viel zu heftig ist und er unmöglich vom Flughafen zur Messe kommen kann in der geeigneten Zeitspanne. Und da war ein netter 53 Jahre alter Motorradfahrer, in Barcelona. Der hat den Chef von HTC offenbar, ohne jetzt hier groß darüber sich Gedanken zu machen, ja, zum Mobile World Congress gefahren, ja, und hat dann natürlich auch das Geld abgelehnt, was der Peter Schau ihm geben wollte. Jetzt hat HTC, hatten ja keine Ahnung, wer das war, der Chef. Jetzt haben die ihn aber gefunden. Ja, das ist schon interessant, ne? Die haben ihn also hier, wie es so schön heißt, aufgespürt, ja, tracked down. Das hört sich wirklich gruselig an, ja, wenn die das können. Aber gut, irgendwie werden sie es vielleicht ein paar Anhaltspunkte gehabt haben oder so. Haben jedenfalls herausgefunden, wer das ist und haben ihm jetzt auch eine Einladung geschickt. Und zwar wird Herrera, so heißt der Motorradfahrer, der wird eingeladen zu dem großen Event in London am 25. März als Gast von HTC, um Zeuge zu werden von dem Start des All New One. Genau. Das ist doch was, ja. Ich hoffe, dass er auch alles bezahlt bekommt, ja, Hotel, Reise, alles, und dann wäre das für den doch eine schöne Sache, denke ich mal, ne? Aber nett, wirklich ganz, ganz toll. Und ich kann schon verstehen, dass der Peter Schau da beeindruckt war, dass er da einfach so Hilfe bekommen hat, und immerhin war das ja sehr wichtig, dass er dort pünktlich erscheint zu seiner Rede. Das wäre eine Katastrophe gewesen für HTC, glaube ich. ja, es gibt noch was anderes, und zwar Soap, ein Android-Router mit vielen Möglichkeiten, ja, der wird finanziert durch ein Kickstarter-Projekt und ist eigentlich schon finanziert soweit, ja, aber die machen weiter. Ursprünglich wollten die 80.000 Dollar haben, jetzt ist es bei 120.000 Dollar schon. Soap, ein Router, der auf Android basiert, der mit Android-Software läuft, und nicht nur das. Es gibt da zwei Sachen. Einmal der Essential, der läuft ohne Display, also quasi im Hintergrund. Man kann mit seinem Handy, mit einer App, auf den Router zugreifen, ja, und den dort dann benutzen. Also man hat dann die Oberfläche auf dem Handy. Oder man holt sich den Soap, Soap Touch. Da ist dann ein komplettes Display mit drauf. Sieht aus wie ein Tablet mit Beinen, ne? Tatsache. Und dann kann man dort eben die ganzen Anstellungen an dem Gerät machen. Da jetzt schon mehr als die 80.000 eingegangen sind, ja, wurde bereits die Kamera, Lautsprecher und Mikrofon zu dem Soap Touch hinzugefügt. Also am Router befindet sich dann eine Kamera, ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Ja, für was man das weiß nicht. Auf jeden Fall kann man mit dem Router alles Mögliche machen. Die Grenzen sind eben dann nur durch die Community gesetzt, die eben die Software oder Apps für diesen Router dann verwirklichen kann. Ja. Bei 125.000, also nur noch 5.000 Dollar mehr, dann gibt's auch einen optischen Audioausgang am Touch beziehungsweise auch am Essential. Ja, das könnte interessant sein, um quasi mit dem Router dann auch, dass man zum Beispiel den Router an eine Stereoanlage anschließen kann und dann eben Musik über den Router direkt abspielen lassen kann. Das wäre nicht ganz so schlecht. Ja. Bei 150.000 gibt's zum Beispiel dann auch die Option, dass der Soap mit Linux betrieben werden kann. Da wäre ich ja auch mal gespannt drauf. Und so weiter und so weiter. Also bei 400.000 gibt's dann die ultimative Ausstattung. Ja. Ich finde es schon interessant. Man kann, wie gesagt, einiges damit machen. Ich empfehle euch mal, hier auf die Kickstarter-Seite zu gehen und da mal reinzugucken, was da alles möglich ist. Aber im Prinzip könnt ihr euch schon eure Künstenträume erfüllt sehen, wenn ihr das hört, ein Android-Router, dann könnt ihr tatsächlich auch hier sehr, sehr, sehr viel machen. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist, dass das ausgerechnet auf dem Router läuft, das ist natürlich eine andere Frage, aber warum sollte man den Router nicht auch noch für andere Sachen benutzen können? Ja? Und gleichzeitig eben solche Sachen wie Audioausgang direkt am Router, ja, oder vielleicht kann der Router dann, wenn Kamera, Mikrofon und so weiter installiert ist, auch gleichzeitig eine Überwachungsanlage für daheim sein, wo man sich dann zum Beispiel mit dem Handy per App einloggen kann und dann zum Beispiel die Wohnung überprüfen, wenn man in Urlaub fährt oder so weiter, ja, und so weiter. Also da ist einfach so viele Möglichkeiten, die es da gibt, ja, von natürlich auch Medienservern, ja, Streaming und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die da auftauchen können. Ja, da bin ich doch schon mal gespannt. Billig wird es natürlich nicht. Das Soap Essential, also ohne Display, kostet $100, wenn man ihn dann frei kaufen kann. Und beim Soap Touch, der kostet $200. Das ist dann eben mit Display. Alles andere, wie gesagt, findet ihr am besten hier auf der Seite, weil das ist ganze Riesen Seite voll mit Infos, und auch über den Prototyp gibt es jede Menge Infos. Also es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich denke, das könnte uns oder das ist ein vielversprechendes Kickstarter-Projekt. Der neue LG Werbespot. Ja, guckt euch den mal an. Mir fällt da nichts dazu ein, außer schlimm. Was hat sich LG dabei nur gedacht? Also normalerweise kann man ja immer, ist ja die Presse auch oft zweigeteilte Meinungen. Wenn ich auch oft, wenn ich Kritik lese, so ach wie schlimm der Werbespot ist, dann gucke ich mir den an und denke, ja so muss Werbung sein, ja das ist die richtige Werbung. Negative Werbung gibt's nicht, ja. Hauptsache es wird drüber gesprochen. Okay. Auch über den LG-Werbespot wird gesprochen. Aber der ist wirklich so schlimm, dass die Leute oft in den Kommentaren schreiben, sie kaufen sich kein LG, weil ihnen ist das peinlich. Und sowas halten die für unmöglich und das hält sie ab davon, LG zu kaufen. Ob das natürlich im Endeffekt stimmt, das weiß ich nicht. Wie gesagt, Medienaufmerksamkeit hat man deswegen schon mal bekommen. Ja, keine Newsseite, die sich nicht abfällig darüber geäußert hat. Und diesmal ist sich die ganze Fachpresse einig. Das ist eine Riesenkatastrophe, dieser Werbespot. Und vielleicht ist er deswegen ja auch so genial. Aber also ich habe ihn angeguckt und muss sagen, das darf doch nicht wahr sein. Katastrophe. Und naja, guckt euch selbst mal an. Ich habe es verlinkt. Der eine oder andere hat das schon wieder aus seinem YouTube-Account gelöscht oder gelöscht bekommen. Ich weiß nicht, hier ist es jetzt noch aktiv. Vielleicht müsst ihr euch beeilen, nicht, dass das auch noch rausgelöscht wird. Warum auch immer. So, ein neues Text-to-Speech-Update ist gekommen für Android und das bringt eine High-Quality-Voice-Unterstützung für Englisch. Also wenn ihr euer Handy oder euer Tablet nicht auf Englisch stehen habt, dann bringt euch das gar nichts, dieses High Quality. Aber wenn ihr, wie ich, das Handy auf Englisch stehen habt, dann kriegt ihr hier eine neuartige Voice Ausgabe, Sprachausgabe, und die ist wirklich gut. Ja, 276 Megabyte Platz braucht es auf eurem Gerät, aber die hört sich dann richtig gut an. Ja, ich werde sie wieder runterschmeißen, weil ich kann mich damit arrangieren, ja. Aber wer gerne etwas eine elegantere Stimme hat und eine Stimme, die deutlich natürlicher klingt als die alte, der kann sich dieses High Quality Pack installieren, wie gesagt, nur in Englisch. Und deswegen ja. Ist es nicht für jeden, einmal wegen der Größe und einmal wegen der Sprache an sich. Vielleicht kommen aber demnächst auch High-Quality Sprachen heraus für andere Sprachen. Aber ich wäre da nicht ganz so optimistisch, weil die Deutsch-Android-Sprache ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr geändert worden und die hört sich wirklich nicht mehr gut an. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also deswegen, ich wäre mir nicht ganz so optimistisch. Ja. Okay, aber auf jeden Fall, Update ist da. Und ihr könnt es euch schon mal anhören. Übrigens nicht erschrecken. Als ich das Update gemacht, als ich das Language Package heruntergeladen habe, ist die Tastatur hat nicht mehr richtig funktioniert, eine Fehlermeldung gebracht. Alles war durcheinander. Die Sprachlibraries wurden nicht mehr gefunden von Android. Das Handy hat eine Fehlermeldung nach der anderen gebracht. Ausschalten, einschalten, dann funktioniert alles wieder. Ja, also der hat mir sogar die Sprachbibliotheken aus der Swift Key Library rausgehauen und war nicht mehr zu benutzen. Und es kam Systemfehler und alles Mögliche. Ja, sogar Programme, laufende Programme sind abgestürzt. Systemprogramme. Und nach einem Reboot hat alles wieder funktioniert. Ich denke, wenn man das deinstalliert hat, muss man dann das Gleiche schon wieder machen dann, ja. Gut. Der 8-Kernprozessor von Huawei, der wird ganz vorne mit dabei sein. Huawei macht hier einen eigenen 8-Kernprozessor, der nennt sich Kirin 920. Und der ist so schnell wie der Snapdragon 805-Prozessor, der neue. Und damit hat man laut AnTuTu Benchmarks also einen Mitbewerber im Petto, der in etwa die gleiche Leistung bietet, ja. Der basiert ja auf einem Cortex A7-4-Kernen und Cortex A15-4-Kernen, ja, mit der Big Little Architecture von ARM und einer Mali T624 GPU. Übrigens, das mit den 8 Kernen ist ganz, ganz interessant. Es gibt also 8 Kerne, die wenig Strom verbrauchen, 4 Kerne, die wenig Strom verbrauchen, ja, und 4 Kerne, die für High-End-Performance geeignet sind, die eben viel Strom verbrauchen. Das bedeutet also, wenn zum Beispiel das Handy aus ist, dann wird, oder eben im Standby ist, dann werden eben nur die Cortex A7 Low-Power-Prozessoren benutzt, während, wenn man dann volle Leistung anfordert, dann die Cortex A15 CPUs übernehmen, während weiterhin die A7-Prozessoren zum Beispiel die Sachen regeln, wie die Notifications, ja, die Benachrichtigung eben einzublenden und so weiter. Also alles, was nicht viel Rechenzeit braucht, aber eben im Hintergrund mitlaufen muss. Und somit ist das schon ein ziemlich interessantes Konzept, wo man also davon ausgehen kann, dass trotz den 8 Kernen der Energieverbrauch sinkt im Vergleich dazu mit den Leistungsdaten. Das ist also schon sehr, sehr schön. Und ich denke, da können wir uns auch drauf fast machen, dass Huawei eine ganz neue Generation von High-End-Geräten dann auf den Markt bringen wird. Jo, der Samsung Music Service, der Samsung Music Service Milk heißt der, Milk. Der ist jetzt gestartet für die USA, natürlich, ja, ist ja klar. Samsung und nur für Samsung-Geräte, ja. Also wer in den USA ein Samsung Galaxy S4, S3, Galaxy Note 3, Galaxy Note 2 hat, der kann jetzt den Milk Music Service kostenlos nutzen. Ja? Also der ist für diese Leute von mit diesen Samsung-Geräten absolut kostenlos. Das hört sich ja schon mal gut an. Wenn man genauer guckt, ja, dann sind es allerdings mehr oder minder Radiostationen. Ja? Das sind also 200 Radiostationen und mit einigen Funktionen, wo man dann zum Beispiel leichter halt Musik finden kann, die man gerade hören will, in dem Stil. Also, das ist auch wieder so eine Sache, ja. Das wird hier vermarktet als Musikdienst, aber das ist eigentlich ein Webradio, ein besseres Webradio, meiner Meinung nach. Und da muss man auch mal aufmerken, ja, wie das hier so weitergeht, ob da noch irgendwann Funktionen mit hinzukommen. Aber im Prinzip kann man auch TuneIn Radio Pro nehmen, das kann jeder nehmen, ja, kostet nicht viel und da hat man auch kostenlose Radiosender, denn Webradio ist zum Glück noch kostenlos, ja. Also mich haut's nicht vom Hocker, dieser Milk Music Service. Eric Schmidt, der hat jetzt hier von einem Angriff der NSA auf Google-Server geredet. Jawohl. Er hat aber auch gleich gesagt, mittlerweile sind die Server ziemlich sicher und er ist ziemlich sicher, dass die Daten sicher sind. Ja? Wie soll man das interpretieren? Ne? Also er glaubt, die Daten sind sicher. Es geht darum, dass hier ja die NSA Daten abgeschöpft hat zwischen den einzelnen Google-Rechenzentren. Da hat Google sich jetzt rangemacht, hat die jetzt verschlüsselt. Ja, die waren vorher unverschlüsselt, unfassbar. Und jetzt soll das eben sicher sein, aber das täuscht natürlich nicht über die Tatsache hinweg, dass die NSA, selbst wenn die jetzt da nicht mehr drauf zugreifen kann, weil die Daten jetzt verschlüsselt und sicher sind, dass sie natürlich von Rechts wegen aus drauf zugreifen können. Das heißt, sie können nicht mehr ohne die Gesetzesorgane in Anspruch zu nehmen, dazu zugreifen, ja. Das haben die vorher offenbar auch gemacht, also illegal meiner Meinung nach zugegriffen, ja. Aber jetzt geht's halt nur noch über den rechtlichen Weg. Ja? Aber das heißt im Prinzip nichts, die müssen jetzt nur mehr Anträge stellen. Das war alles. Dennoch ist interessant, welche Wortwahl hier Eric Schmidt gewählt hat. Und das zeigt, dass Google ziemlich sauer ist auf die NSA wegen diesen Vorgängen. Ja. Denn er hat gesagt, dass Google 2010 von China attackiert wurde und 2013 von der NSA. Also er schmeißt die Attacken von der chinesischen Regierung und der amerikanischen Regierung in einen Topf. Sehr gut. Ja, bravo, Eric Schmidt. Damit hat er sich natürlich keine Freunde gemacht. Ja. Bei der NSA, das dürfte klar sein, aber ich glaube, wenn jemand sich das erlauben kann, dann die Leute von Google. Ja, sollen die mal inhaftieren oder gängeln? Das würde in die Presse kommen, obwohl, na, wenn ich mal sehe, was momentan alles in die Presse kommt, was total rufschädigend ist für den Westen, dann würde ich mich da auch nicht wundern, wenn irgendwann der Eric Schmidt irgendwo nicht mehr reinkommt, weil er keine Sicherheitsfreigabe mehr hat. Ja. Oder auf die neue Flylist kommt. Ja, wir lachen, ach Gott, nee. Gut, bei einer Firma in Korea, ein Brand bei einer Firma in Korea könnte Samsungs S5-Produktion gewaltig dämpfen. Denn was ist passiert? Gestern, Moment, ich muss mal gucken, was ist gestern? Am 9. März hat es nämlich in Südkorea in einer Firma gebrannt, und zwar Anseong, und die stellen die Leiterplatinen her für die Galaxy S5 Geräte. Und der Brand war relativ groß, ja, 6 Stunden mit über 300 Feuerwehrleuten war der Einsatz groß mit. Bis dann endgültig der Brand unter Kontrolle war und über 1 Milliarde Dollar Schaden soll da entstanden sein. Und natürlich, klar, die Produktion ist jetzt erstmal zum Erliegen gekommen. Und das könnte schwerwiegende Auswirkungen haben auf den Start von einem Samsung Galaxy S5. Ich darf mal noch erinnern, wie auch HTC ja Probleme hatte beim Start vom HTC One, dass sie nicht genug Geräte hatten und möglicherweise war das auch ein Grund, warum das Gerät dann nicht so ganz in die Puschen gekommen ist. Erst gab es nicht genug, dann wollten es die Leute nicht mehr, weil sie sich was anderes gekauft haben. Ne? Jetzt ist hier möglicherweise Samsung vor demselben Problem. Wie groß die Auswirkungen sind, das kann noch niemand sagen. Es ist sicherlich noch kein Grund zur Panik. Vielleicht bei Samsung schon, ja, wenn die wissen, wie groß der Schaden ist. Aber das kann durchaus ein Problem geben. Es kommt auch darauf an, wie viele Geräte bereits produziert wurden, ja, wie viel also schon auf Lager sind bei Samsung und wie lange es dann eben dauert, bis die Produktion dieser Leiterplatten wieder anlaufen kann, richtig. Da werden wir mal abwarten, aber auf jeden Fall ist es hier eine schwierige Geschichte für Samsung. So, dann komme ich zu den Community-Sachen. Der Volker hat hier geschrieben: Gibt es eine leicht verständliche Anleitung, wie mit der Jabber-App mein XMPP-Messenger off the record eingerichtet wird, also OTR, und wie und mit wem ich dann kommunizieren kann? Die Seite xmpp.org hilft mir nicht wirklich weiter. Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Ja, lieber Volker, in der Tat ist es ja so, dass du eigentlich für das OTR nichts einrichten musst. bei Xabar. Ja, in der Tat. Also das Einzige, was man machen kann, ist, also zunächst mal muss ja der Server eingetragen werden, der XMPP-Account sozusagen. Ja, wenn der dort drin ist, das ist ja, das sind ja alles vorgegebene Fragen und so weiter, da muss man sonst nichts mehr weiter machen, außer hier aufpassen, wenn man eben hier den Account einrichtet, dass da dann, aber das hat mit OTR erstmal nichts zu tun, ja, dass man das SASL Authentication einschaltet, ja, und natürlich, dass man hier bei TLS SLS Usage angibt Require TLS. Das ist aber meiner Meinung nach ist es standardmäßig eingestellt. Bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen nochmal nachgucken. TLS, SLS Usage einfach auf Required setzen. Ja, der Rest sind ja dann eben die Daten vom Anbieter. Dann kann man schon bereits in jedem Kontakt, ja, dann hier während des Chattens, also man öffnet quasi so ein Kontakt, chattet da und dort kann man dann einstellen, wenn man auf also in die Einstellung geht, ja, zack, dann More und dann OTR Encryption und dort auf Start Encryption. Und dann wird es ein kleiner Moment dauern und schon geht es los. Ja, und dann funktioniert die OTR-Verschlüsselung. Ich habe es bei mir so eingestellt, dass ich auch hundertprozentig sicher bin, dass die Nachrichten immer nur verschlüsselt herausgehen. Und zwar, wenn man hier in die Einstellung geht von Xabar und dort auf Security geht, OTR-Mode und dort auf Required ebenfalls schalten. Ja? Dort gibt's Disabled, Manual, Automatically und Required. Ja? Ich empfehle Required, wenn ihr sicher sein wollt, dass die Kommunikation nur verschlüsselt abläuft. Automatically, wenn ihr sicher sein wollt, ja, nicht sicher sein, aber wenn ihr, wenn jemand anderes, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr auch andere Kontakte habt, die eben kein OTR haben, dann würde das Handy erkennen, okay, der kann kein OTR und verschickt dann die Nachricht eben im Klartext, ja, beziehungsweise im Klartext eben mit der TLS-SLL-Verschlüsselung an den Server, aber die wird eben im Klartext übertragen und wird nicht verschlüsselt persönlich. Das ist also die diese Sache. Wenn ihr allerdings auf Required setzt, dann könnt ihr nur verschlüsselt kommunizieren. Das heißt, wenn das Gegenüber keinen Client hat, der verschlüsseln kann, funktioniert das nicht. Aber ansonsten, lieber Volker, braucht man gar nichts mehr zu beachten. Das Gegenüber, das kommt drauf an, dem sein Client muss einfach nur OTR-fähig sein. Ansonsten braucht man nichts mehr zu machen. Ja, das macht dann der Client untereinander aus. Ja. Beispielsweise sind OTR-fähige Clients auch unter anderem IM Plus, ja, eine weitere App für Android, also statt Xabar könnte man auch IM Plus nehmen. Der ja auch noch viele andere Messaging-Dienste kann. Also da ist natürlich auch eine Sache, wenn jemand verschiedene Messaging-Dienste hat, kann man mal sagen, dann installiert er doch IM Plus und dann geht es. Ja. Und zum Beispiel auf dem Desktop ist es Pidgin. Ja. Oder ich glaube, Empathy kann es auch. Und Pidgin eben als Client auf dem Computer, auch der kann OTR. Und dann funktioniert das alles. Also eigentlich braucht man bei OTR nichts einzurichten. Man kann nur von den Einstellungen her Optionen eben nach seinen Präferenzen eben einstellen, wie man das Ganze handeln will. Ja. Gut, eine Anleitung dafür, das ist so eine Sache. Also eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es nicht, weil es ja eigentlich keine Anleitung bedarf, also zumindest für das OTR, für die Servereinrichtung, glaube ich, muss man mal xabar.org gucken, da wäre, glaube ich, was in dem Forum ist was drin, meiner Meinung nach, und so allgemein über die Server, da findet man dann eben eher so bei Wikipedia beziehungsweise bei xmpp.org oder bei dem Serverbetreiber Gute Anleitung gibt es, glaube ich, im Moment auch bei Jabber.org, wenn ich das richtig weiß. Moment, Moment, Moment. Nee, das war was anderes. Ich guck mal. Moment, Moment, Moment. So, Tutorials. Da gibt es was auf einfachjabber.de. Einfachjabber.de. Genau. Die haben, glaube ich, auch einen Google Plus Account. Genau. So. Also jetzt nächste Nachricht. Also danke nochmal, Volker, ja. Und ich hoffe, ich konnte auch helfen. Dann gab es noch eine Nachricht vom Henrik. Ich hatte mich ja beschwert mal wieder, dass es eben keine Möglichkeit gibt, mit der eingebauten Software Veränderungen unkenntlich machen von Fotos zu bewerkstelligen. Ja, stattdessen jede Menge andere Effekte, die man nicht braucht. Und da hat mir der Henrik geschrieben, in deinem Podcast hast du gesagt, dass du des Öfteren Bilder verpixeln musst. Ich kann dir Sketch empfehlen, hat einige gute Funktionen, die man für Screenshots gebrauchen kann und unter anderem halt auch die Pixelfunktion. Die App verbraucht auch nicht viel Speicher. Sketch Evernote Corporation stellt die her, diese App. Und mittlerweile, da hat auch der Peter geschrieben, habe ich auch schon mal in den Ring geworfen, hat sich aber bei Rio nicht durchsetzen können. Ich wusste dann erstmal gar nicht, weiß jetzt gar nicht mehr warum, werde aber nochmal reinschauen. Ich weiß jetzt mittlerweile warum, und zwar weil Skitch einfach im Hintergrund weiterarbeitet und auch permanent im Speicher bleibt. Und hier offenbar mit der Verquickung von Evernote dann ein bisschen von der Datenmenge, die da angefordert wird, also sprich die Anforderungen, was man da freigeben muss, doch schon etwas nervig ist. Ja. Also es bleibt auch eben, wie gesagt, im Hintergrund, es muss nicht sein, finde ich, ja. Die Petra hat es da auf den Spruch gebracht in den Erfahrungsberichten. Tolle Ergänzung zu Evernote, aber Datenschnüffelei und ständig aktiv, das geht gar nicht. Ja gut, ich meine Datenschnüffelei, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu hart ist, aber auf jeden Fall im Hintergrund aktiv, das geht wirklich gar nicht. Und möglicherweise war es das auch dann, ja. Ich werde mich auch mal nochmal drum kümmern. Nächste Woche habe ich hoffentlich wieder mehr Zeit, ja. Und dann werde ich auch nochmal gucken, ob es noch andere Apps gibt. Aber auf jeden Fall, wer es jetzt momentan ganz, ganz, ganz dringend braucht, das ist schon mal ein guter Vorschlag. Sketch oder wer Evernote eh schon drauf hat, ja, kann sich das auch noch drauf machen. Das ist auch nicht schlecht. Sketch von der Evernote Corporation. Und da ist einiges möglich an Bearbeiten eben von Screenshots oder Bildern. Da kann man ganz verrückte Sachen damit machen, vor allem eben was drauf machen per Pixeln und auch so Art, ja, so wie Collagen drauf pappen, ja, auf das Bild. Gar nicht schlecht. So, die App der Woche, bevor wir am Ende sind, ja, etwas kurzfristig. Heute erst entdeckt, und da muss ich sagen, das ist eine App der Woche wert. Ich habe nicht so lange gespielt, muss ich sagen, aber das, was ich schon gespielt habe, ist einfach genial. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr schnell noch ziemlich schwierig wird, aber die App ist sehr, sehr simpel, hat eine super schöne Grafik, naja, simple Grafik, aber trotzdem super schön. Läuft auf dem alten Galaxy Tab P1000 noch, wenn auch ein bisschen ruckelig. Ja. Man kann die Grafik einstellen von Low, Medium auf High. Und auch wenn es im Prinzip geometrische Formen und Glas ist, ja, sieht es schon schön aus, muss man ganz klar sagen. Und durch die Spielphysik, ja, ist es einfach genial. Man hat also Bälle, muss alles zertrümmern an Glas, was einem in den Weg kommt. Glaspyramiden, die geben neue Bälle. mit dem man wieder andere Sachen zertrümmern kann. Man muss sparen mit der Munition, ja. Und man muss genau gucken, wohin man schießt mit den Bällen. Und schießen ist da, hört sich so abrupt an. Im Gegenteil, man wirft quasi die Bälle und die beschreiben dann so schöne Flugbahn, eine ballistische Flugbahn, richtig schön nach unten, zapp. Und da muss man genau gucken, ja, da muss man ein bisschen höher zielen, ja, und dann fliegt der Ball genau rein, zack. Am Anfang ist es noch schön und geordnet, aber je mehr Objekte dann eben kommen, desto hektischer wird es. Ja. Und so muss man sich dann eben durch die über 50 verschiedenen Räume, ja, und 11 verschiedenen Grafikstilen, schreibt die Firma hier in dem auf Google Play, im Play Store, und eben durch dieses Glas durchschmeißen, ja. Man sagt ja immer, wer im Glashaus sitzt, soll einen Stein werfen, aber hier gilt es andersrum, ja. Da muss mit Kugeln aufs Glas geschmissen werden, bis alles kaputt ist. Und irgendwie macht das Teil Spaß, ja, weil irgendwie will man doch das alles zerstören, wenn das so richtig, wenn man was aufs Glas schmeißt, das geht doch richtig kaputt, so bah! Ja, schön. Und es ist mal wieder eine interessante Spielidee, finde ich. Und wie schön die Grafik trotz der Einfachheit ist, und diese Physik, wie die so schön richtig gut umgesetzt wurde, das macht schon richtig Spaß. Deswegen verdient, würde ich sagen, App der Woche, auch mit 4,7 als Bewertung im Store, schon ganz, ganz toll. 39 Megabyte groß ist die App, gar nicht so klein, aber auch nicht jetzt übermäßig groß. Eigentlich für die Grafikqualität muss man schon sagen, ziemlich gut. Da sieht man auch, dass es offenbar alles in Echtzeit berechnet wird und eben nicht hier vorgerendert ist. Und deswegen also Riesenspaß, macht Spaß und absolute Empfehlung, Smash Hit im Play Store. Und damit sind wir am Ende vom Antcast für heute wieder. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr das machen. Google Plus Antcast oben in die Suche eingeben, da findet ihr die Community dazu. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter antcast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, schon landet ihr immer wieder woanders da, ja, ich sag's immer wieder. Und ich möchte auch nochmal hier das Intro und das Outro wieder ansprechen, Zeit zu Zeit mache ich das ja. Das kommt von Zero Project, der Titel heißt Infinity und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA und ich glaube, denn da wurde noch nie geändert. Ich glaube, die Musik, ja genau, das ist noch dieselbe Musik wie am allerersten Android Podcast, wenn ich das Erncast, wenn ich mich noch richtig erinnere, ja. Und das heißt, die ist ziemlich gut. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen Gründe an Challenge Dive und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!